Als ich mich gestern auf meine Predigt vorbereitete, gab der Herr mir den Vers: Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Wir kennen diesen Vers, weil wir immer das Lied singen. Ein fröhliches Herz tut gut wie eine Medizin. Wie eine Medizin ist ein fröhliches Herz. Ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus, aber ein fröhliches Herz ist die Freude des Herrn. Die Bibel sagt also ganz klar, dass ein fröhliches Herz eine gute Medizin ist. Das Wort Medizin lautet Geha im Hebräischen und ist das Wort für Heilmittel, für Heilung, für Medizin, die zur Heilung führt, okay? Als ich gestern diesen Vers las, sagte der Herr zu mir: Viele Menschen betrachten diesen Vers, das fröhliche Herz, als ein besänftigendes psychologisches Bild. Doch nach dieser Auffassung hat er keine körperlichen Auswirkungen auf sie und bringt keine Heilung und so weiter. Aber das sagt dieser Vers nicht aus. Der Vers lautet: Ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Das ist auch der Grund, warum der Apostel Paulus im Epheserbrief sagte: Werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Stimmt's? Bewahrt ein fröhliches Herz, summt eine Melodie, singt für euch selbst Lieder, wo immer ihr hingeht. Das tue ich auch. Wenn ich im Urlaub bin oder wo auch immer, singe ich im Geist, wenn ich allein bin. Dann merke ich nach kurzer Zeit, dass ich in einer höheren Sphäre bin als vorher. Wenn ihr voller Freude seid, erhebt ihr euch wie ein Adler, der seine Schwingen ausbreitet. Stimmt's? Und ihr seid nicht mehr so anfällig für den Druck, für die Verlockungen und die Versuchung, zornig, aufbrausend oder ungeduldig zu sein. Aber wenn ihr aufhört zu singen, hört nicht nur das Lied auf. Ihr werdet auch nicht länger mit dem Geist erfüllt. Und in diesem Moment werdet ihr in all die weltlichen Dinge verstrickt. Glaubt ihr das? Wenn ihr singt, bewahrt ihr ein fröhliches Herz. Und nicht nur das. Gott hat mir gesagt, dass viele Menschen glauben, das sei so etwas wie eine beruhigende Salbung, eine emotionale Therapie. Aber das stimmt nicht. Es ist viel mehr als das. Vielleicht hat jemand eine Herzkrankheit oder ein anderes Leiden. Ich kenne einen Mann, ich habe seinen Namen vergessen, aber bei ihm wurde ein körperliches Leiden diagnostiziert. Es wurde medizinisch nachgewiesen. Und es wurde immer schlimmer. Der Arzt sagte ihm, dass es keine Heilung dafür gäbe. Ich glaube, er litt unter einer Herzkrankheit. Da besorgte er sich einen Stapel lustiger Videofilme, damals noch im VHS-Format. Und er schloss sich ein und sah sich den ganzen Tag die Filme an. Als er das nächste Mal zum Arzt ging, sagte dieser, dass die festgestellte Erkrankung nicht mehr da war. Ein fröhliches Herz ist also wie Medizin, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Osteoporose, richtig? Eure Knochen werden zerbrechlich und spröde. Manche sagen, das läge am Altern oder Kalziummangel oder dergleichen. Aber die Bibel sagt, es ist ein niedergeschlagener Geist. Und dasselbe Buch der Weisheit sagt uns, was zu einem niedergeschlagenen Geist führt, der das Gebein ausdörrt. Da heißt es, durch ein betrübtes Herz. Das steht in einem anderen Vers. Durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. Habt also kein betrübtes Herz. Betrübt ist das Gegenteil von glücklich und freudig. Amen. Und wenn ihr in eurem Herzen glücklich seid, sieht man das auf eurem Gesicht. Denn die Freude ist eine hochgehisste Flagge auf dem Schloss meines Herzens, wenn Jesus, der König, dort wohnt. Schenkt eurem Nachbarn doch mal ein breites Lächeln und sagt ihm: Ich habe Freude. Und wenn ihr mit ihm verheiratet seid, könnt ihr es noch lauter sagen: Ich habe Freude. Im Neuen Testament gibt es einen Vers, in dem es heißt, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Habt ihr das schon mal gelesen? Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Sie bewirkt den Tod in euren Gefühlen und in euren Gedanken. Das äußert sich zum Beispiel in Vergesslichkeit oder Erkrankungen ähnlicher Natur. Der Tod in eurem Körper kann sich natürlich in Form von Krankheiten und dergleichen äußern. Aber das ist die Betrübnis der Welt. Gottgewollte Betrübnis ist in Ordnung. Gottgewollte Betrübnis bedeutet, dass ihr merkt, oh, ich habe Gott verpasst, das macht mich sehr traurig. Und dann bemüht ihr euch, durch die Gnade Gottes es nicht wiederzutun. Das ist in Ordnung. Tatsächlich heißt es in diesem Vers, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Bemüht euch also, durch die Gnade Gottes fröhlich zu sein. Habt ein Lied, eine Melodie im Herzen, eine einfache Melodie. Preist den Herrn. Letzte Woche haben wir über das Leben im Obersaal gesprochen, richtig? Jesus wurde festgenommen, vor die Hohepriester geführt und einen Tag später gekreuzigt. Am Abend zuvor machte er einige Aussagen. Wenn jemand weiß, dass er am nächsten Tag sterben wird, sind seine Aussagen sicher von höchster Wichtigkeit, richtig? Leider konzentriert sich die Kirche mehr auf die Bergpredigt als auf die Predigt auf dem Berg Zion, der für den Obersaal steht. Wir hören selten von der Predigt im Obersaal. Gut, wir sollten die Bergpredigt unter allen Umständen studieren. Aber was ich sagen will, ist, dass viel über die Bergpredigt, aber nur wenig über die Predigt auf dem Berg Zion gelehrt wird, der der höchste Gipfel in den Bergen von Jerusalem ist. Jesus brachte sie auf den Berg Zion, wo am Pfingsttag auch der Heilige Geist ausgegossen wurde. Auf dem Berg Zion. Im selben Raum enthüllte Jesus ihnen die Realität der neuen Schöpfung, die Wahrheiten über die Gemeinde und den neuen Bund. Wir sind nicht länger unter dem alten Bund, sondern unter dem neuen Bund. Ein großer Teil der Bergpredigt wird auch jüdischen Menschen mit einem jüdischen Hintergrund gepredigt. Sie ist eine neue Ausgabe der Gebote und des Gesetzes. Jesus hat in der Bergpredigt einige Dinge gesagt, die wir auf das Christentum, auf unser christliches Leben anwenden sollten. Diese finden wir auch in den Episteln und so weiter. Sie beinhalten die Verfassung des Reichs des Himmels, die er uns hätte bringen sollen, wenn die Juden ihn als den Messias akzeptiert hätten. Aber leider taten sie das nicht. Sie lehnten ihn ab. Allen aber, die ihn aufnahmen, das seid ihr alle, stimmt's? Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Wir können also das Leben des Obersaals leben. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem er im Obersaal beginnt, über den Heiligen Geist zu lehren. Der Heilige Geist war kein unbekanntes Thema. Es ist nicht so, dass die Juden im Alten Testament nichts von ihm wussten. Sie erfuhren durchaus die Kraft des Heiligen Geistes, auch ihre Glaubenshelden. Doch der Heilige Geist kam nur auf drei Gruppen von Menschen, die Propheten, die Priester und die Könige. Aber im Neuen Testament kommt er auf uns alle. Halleluja. Und wohnt in uns. Tatsächlich sagte Jesus im Obersaal, er ist bei euch. Er war immer bei ihnen und tat all die Wunder, auch jene, die die Jünger mit ihm vollbrachten. Sie trieben Dämonen aus und heilten die Kranken. Sie gingen im Auftrag von Jesus zu zweit los und taten alle möglichen Wunder. Aber zu dieser Zeit war der Heilige Geist zwar auf ihnen, aber nicht in ihnen. Jesus sagte, der, der mit euch ist, wird in euch sein. Das war etwas völlig Neues. Er war nie in ihnen gewesen. Warum? Das sagt uns, dass das Blut von Jesus uns alle so reingewaschen hat, dass Gottes Heiliger Geist in uns wohnen kann. Und wie lange wohnt er in euch? In dem Vers seht ihr, dass es heißt, er ist mit euch und er wird für immer in euch sein. Nicht bis zu eurer nächsten Sünde, nicht bis ihr das nächste Mal ins Stolpern geratet oder was auch immer. Nein, er ist für immer bei euch. Die Jünger, die 12 Apostel, waren mit Jesus am Ufer von Galiläa, in Jerusalem, und Jesus tat Wunder durch sie, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist war nur auf ihnen. So wie der Heilige Geist auch auf Simson und David und all die anderen kam. Und er lag auch auf den Propheten, den Priestern und den Königen im Alten Testament. Er war nur auf ihnen, nicht in ihnen. Sie erlangten also keine Einsicht und wurden nicht verändert. Wir sehen also, dass die Jünger während der 3,5 Jahre des Dienstes von Jesus auf der Erde zwar seine Nachfolger waren, aber keine neue Schöpfung. Sie waren keine Gläubigen, versteht ihr? Sie glaubten an Jesus, aber sie waren nicht wie wir heute von Neuem geboren. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. und der Heilige Geist wohnt in euch. Wisst ihr das? Wisst ihr, wie rein ihr seid? Rein genug, dass Gottes Heiliger Geist in euch wohnt. Ihr seid der Tempel Gottes. Amen. Und der Tempel Gottes ist immer rein. Er ist immer herrlich und immer gesund. Immer. Nur wenn sie anfingen, Götzen oder andere Götter anzubeten, hat Gott dafür gesorgt, dass der Tempel ruiniert wird. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Wenn unsere Körper zerstört werden, dann weil wir unseren Fokus verloren haben, weil Christus nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann beten wir in unserem Herzen und in unserem Geist wahrscheinlich etwas anderes an. Amen. Übrigens wird in dem Tempel auch alles gedeihen und gesund sein. Da ist nichts Minderwertiges oder Kränkliches. Wenn Gott also sagt, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, denkt für keinen Moment, oh meine Güte, kann Gott wirklich in mir wohnen? Nein, das bedeutet, dass ihr das beste Leben überhaupt haben werdet. Im Alten Testament gibt es einen Vers, der für uns alle Realität ist. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Der Prophet träumte davon, wie einer von euch zu werden. Wusstet ihr das? Die Bibel sagt, dass das sogar bei David so war. Ich zitiere aus Römer Kapitel 4. David beschrieb die Glückseligkeit der Menschen in der Zukunft. David war ein König und ein Prophet und der Heilige Geist war auf ihm. Und inspiriert durch den Heiligen Geist schrieb er viele Psalmen und Lieder. Aber er sah in die Zukunft, richtig? Und er sah eine Gruppe von Menschen, die er beschrieb. Ich zitiere jetzt aus Römer 4. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Das beschreibt euch alle. Er sagt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Und dann glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Er beschreibt also die Glückseligkeit der Menschen, denen Gott ohne Werke Gerechtigkeit verleiht. Und dann sagt er, Gott wird euch die Sünde niemals anrechnen. Heißt das, dass es keine Sünde in eurem Leben gibt? Nein, auf dieser Seite des Himmels gibt es keine sündlose Perfektion. Aber Gott wird euch eure Sünde nicht anrechnen. Amen. Darauf folgt sofort eine Reaktion des Fleisches. Und das ist der Punkt, wo viele Menschen das Evangelium falsch verstehen. Und sie verstehen auch mich falsch. Denn das Fleisch will immer am Gesetz Gottes festhalten. Sie wollen ihren fleischlichen Arm erheben, um das Gesetz festzuhalten. Aber Gott braucht euren fleischlichen Arm nicht, um das Gesetz festzuhalten. Das Evangelium ist bereits unfehlbar. Das werde ich euch gleich zeigen, okay? Ihr werdet es gleich sehen. Aber der Punkt ist, ihr müsst wissen, dass Gott euch niemals etwas geben wird, das euch schadet oder das seinen Namen befleckt oder lästert. Niemals. Aber das Erste, was Gott euch sagen will, ist, dass alle eure Sünden vergeben sind. Auch Davids Sünde war vergeben, doch sie wurde stückchenweise vergeben. Wenn er sündigte, musste er ein Opfer bringen, richtig? Und dann musste er auf den Herrn warten, dass der das Opfer akzeptierte. Das ist ein Bild von Jesus, dem Lamm ohne Makel. Und dann sprach Gott die Vergebung aus. Aber unter dem alten Bund wurden ihre Sünden bedeckt, nicht weggenommen. Aber dann kam Jesus. Johannes der Täufer sah Jesus am Ufer des Jordan und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Mit anderen Worten, die Vergebung der Sünden im Alten Testament ist, wie wenn ihr mit eurer Visa-Karte bezahlt. Damit findet nicht der tatsächliche Bezahlvorgang statt. Nur damit ihr das wisst, okay? Das ist, wie wenn die Sünden aus der Vergangenheit bis zum Zahltag aufgeschoben werden. Ihr müsst eure Zahlung immer noch leisten. Dann kam also Jesus, und er ist das Lamm Gottes, das wahre Lamm. Alle anderen Lämmer sind nur Schatten und Abbilder von ihm. Er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Amen. Preis den Herrn. Wenn ihr das aus dieser Perspektive betrachtet, erkennt ihr, dass es so viel besser ist, da zu leben, wo wir jetzt sind, nach dem Kreuz. Weil jetzt Davids Traum, von dem er in seiner Prophezeiung sprach, erfüllt wurde und zur Realität geworden ist. Er sah uns. Ich sehe eine Gruppe von Menschen, denen Gott Gerechtigkeit anrechnet, ohne Werke. Alle ihre Sünden sind vergeben. Und weißt du was? Selbst wenn sie etwas vermasseln, rechnet Gott ihnen ihre Sünde nie an. Und mehr noch, Gott behandelt sie auch nicht als Sünder. Er beurteilt sie nicht anhand ihrer Sünden. Er behandelt sie auf der Grundlage der Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus. Er behandelt sie nicht auf der Grundlage ihrer Sünde, sondern mit Blick auf den Sohn. Mann, ich wünschte, er würde das bei mir auch tun. Denn wenn ich gesündigt habe, musste ich jedes Mal ein Lamm opfern. Und manchmal hat Gott mich trotzdem noch bestraft, wenn seine Strafe auch mit Gnade gemildert war. Das Alte Testament war im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit nicht vollständig. Wenn David sündigte, zog Gott ihn dafür zur Rechenschaft. Er verlor einen Sohn. Deshalb sagen heute manche Menschen, Gott kann unsere Sünden vergeben, aber vielleicht verlieren wir dann etwas. Kennt ihr das? Ich hatte diesen Gedanken, als ich aufwuchs. Er machte mir Angst. Aber wer das sagt, lässt außer Acht, dass David nicht sich selbst beschrieb, als er sagte, dass Gott dem Menschen ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Er war immer noch unter dem Gesetz, und unter dem Gesetz wurde er gleich zweimal zum Tod verurteilt. Er beging Ehebruch und einen Mord. Es schwebten also zwei Todesurteile über ihm. Doch David war ein Mann unter dem alten Bund mit der Gesinnung des neuen Bundes. Er sah die Zukunft. Er streckte sich nach Gott aus und sagte, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Psalm 51. Dieses Gebet sprach er, nachdem er diese Sünden begangen hatte. Und Gott war barmherzig. Er sagte durch den Propheten Nathan zu ihm, du wirst nicht sterben, aber es wird Unglück über deine Familie kommen. Deshalb denken die Menschen, wenn sie diese Geschichte lesen, dass das auch für uns gilt. Nein. Hört gut zu. So ist Gott unter dem alten Bund mit der Sünde umgegangen. Er hat vergeben, aber es gab auch Konsequenzen. Es gibt auch heute noch Dinge, die Konsequenzen haben. Vielleicht ist eure Lunge geschädigt, weil ihr jahrelang geraucht habt. Wenn ihr gerettet seid, vergibt Gott euch alle eure Sünden. Aber das Problem in eurer Lunge bleibt bestehen. Das ist nur eine Konsequenz, aber keine Strafe von Gott. Versteht ihr das? Gut. Davids Strafe, manche Menschen nennen es auch Züchtigung, aber tatsächlich ist es eine Strafe, war durch Barmherzigkeit gemildert. In diesem Teil des Himmels gibt es Züchtigung, ja, aber sie erfolgt so, wie ein Vater sein Kind züchtigt. Ein Vater sagt nicht zu seinem Kind, setz dich draußen auf die Auffahrt, ich werde dich lehren, wie gefährlich es ist, am Straßenrand zu spielen. Ich habe dir schon oft gesagt, du sollst da nicht spielen, jetzt leg dich hin. Dann fährt er rückwärts über die Beine seines Sohnes. Man hört ein Krachen, etwas bricht, und der Sohn weint. Nun komm her, ich habe dich gezüchtigt, um dich die Lektion zu lehren, dass du nicht an der Straße spielen sollst. Was denkt ihr über solche Väter? Wir stecken sie ins Gefängnis. Aber manche Christen sagen, dass ihre Knochen gebrochen wurden, weil Gott sie eine Lektion gelehrt hat. Diesen Gott will niemand. Nein, mein Freund. Aber finden wir hier das Wort Züchtigung? Ja, in Hebräer 12. Aber das Wort dort lautet Paideo. Von Paideo stammt das Wort Pädiater, für Kinderarzt. Hier steckt das Wort Kind mit drin. Es ist das Wort für das Lehren eines Kindes. Und wie lehrt ihr euer Kind? Meistens mit Worten. Und ihr korrigiert es. Warum? Weil ihr es liebt. Gibt es auch unter dem neuen Bund Korrektur? Ja. Aber alle eure Sünden sind vergeben. Und wenn wir das nicht wirklich glauben, stellen wir fest, dass wir Probleme bekommen. Das ist der Punkt, auf den ich eure Aufmerksamkeit lenken will. Viele von euch haben mich darüber schon predigen gehört. Das Problem ist, wir glauben es, wir wissen es, aber wenn es hart auf hart kommt, stellt sich heraus, dass wir es in unserem tiefsten Innern nicht wirklich glauben. Und dann gibt es Stimmen von außen, die das Evangelium der Gnade in seiner Reinheit nicht glauben. Stimmt's? Sie sagen, Gott ist keinesfalls so gut. Es gibt keine Chance, dass dir alle deine Sünden vergeben werden. Lasst mich euch sagen, eure Sünden sind euch alle vergeben, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bis hin zu dem Tag, an dem ihr Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht oder sterbt. Was immer zuerst geschieht, sind euch die Sünden eures ganzen Lebens vergeben. Die Bibel sagt, in ihm haben wir die Erlösung. Hier heißt es, wir haben und nicht, wir versuchen sie zu bekommen. Wir hoffen nicht darauf, sie in der Zukunft zu haben. Nein, wir haben sie bereits. Das Wort steht hier im Griechischen in der Gegenwart. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, Plural, nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben sie. Aber wir glauben es nicht. Ich habe schon erzählt, wie sich mein Sohn vor ein paar Wochen einen Virus eingefangen hat und 8 Tage lang Fieber hatte. Und am Anfang hatte er ein Problem. Ich betete mit ihm und so weiter. Aber am ersten oder zweiten Tag seiner Krankheit fragte er mich, aber bin ich krank geworden, weil ich die Lampe zerbrochen habe? Ein paar Tage vorher, in dieser Woche, bevor er krank wurde, hatte er in seinem Zimmer einen Ball herumgekickt. Und als er ihn einmal zu hoch kickte, traf er die Lampe. Die Lampe zerbrach in unzählige Splitter. Deshalb fragte er, bin ich deshalb krank geworden? Er wächst in einem Haus voller Gnade auf. Wir laufen nicht herum und sagen, Gott wird dich dafür bestrafen oder deine Sünde wird Konsequenzen haben oder so etwas. Aber da ist etwas in ihm, das Fleisch. Es ist entweder das Fleisch oder der Feind. Das Fleisch kommt von innen, richtig? Tief in eurem Innern ist immer der Heilige Geist, aber ihr seid auch immer noch Fleisch. Wenn ich Fleisch sage, meine ich nicht euren Körper. Im Römerbrief und den anderen Schriften von Paulus bezieht sich das Fleisch meistens auf den Teil in euch, der sündigen will. Wenn ihr wiedergeboren seid, seid ihr eine neue Schöpfung in Christus. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus, erschaffen in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Aber euer Fleisch ist immer noch da. Auch wenn ihr es nicht wollt, wollt ihr falsch denken und falsch fühlen? Ich weiß, ich sollte nicht wütend auf diese Person sein, aber ich will einfach an meinem Zorn festhalten. Könnt ihr das tun oder nicht? Tut das niemals, okay? Ihr seid nicht euer Fleisch. Ihr habt das Fleisch. Zum Beispiel, wenn ich einen Holzsplitter in meinem Finger habe, ist er in meinem Finger, wörtlich in meinem Fleisch. Aber deshalb bin ich kein Baumstamm. Ich bin kein Holzklotz. Aber ich habe ein Stück Holz in meinem Finger. Als Adam sündigte, hat diese Sünde unser Fleisch befleckt. Aber wusstet ihr, dass Jesus sich auch darum gekümmert hat? Er hat am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen, also unsere sündhaften Taten, Plural. Er hat unsere Sünden getragen. Aber die Bibel sagt, er starb auch für unsere Sünde im Fleisch. Das steht in Römer Kapitel 8, Verse 3 und 4. Da heißt es, Gott sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Er hatte nie ein Fleisch der Sünde, aber er hatte dieselbe Gestalt wie ihr und ich, die Gestalt des Fleisches der Sünde. Und um der Sünde willen, der Sünde im Fleisch, um dieses Splitters der Sünde im Fleisch willen, verurteilte Gott am Kreuz die Sünde im Fleisch in seinem Körper. Er befasste sich nicht nur mit den Sünden, die die Folge unseres sündhaften Wesens sind, sondern auch mit ihrer Quelle, dem Ursprung der Sünde selbst. Und wenn Gott etwas verurteilt, hör zu, wenn Gott etwas verurteilt, existiert es in seinen Augen nicht mehr. Das Problem ist, dass die Sünde für unsere Sinne, für unsere Wahrnehmung so real ist. Aber in den Augen Gottes wurde sie verurteilt. Sie existiert nicht mehr. Hört ihr das? Wir sollen im Glauben leben, in Übereinstimmung mit Gott. Wenn also unser sündhaftes Wesen in uns aufsteht, müssen wir nur mit Gott übereinstimmen. Das bin nicht ich. Ich bin der Sünde gestorben. Versteht ihr das soweit? Und das könnt ihr nur, wenn ihr versteht, dass euch alle eure Sünden vollständig vergeben wurden. Viele Christen haben damit noch zu kämpfen. Sie sind sich der Sünde so sehr bewusst, dass sie am Ende tatsächlich sündigen. Amen. Ihr braucht eure Kinder nicht zu lehren, sich der Sünde bewusst zu sein. Sie sind es von Natur aus. Niemand ist sich von Natur aus der Gerechtigkeit bewusst. Amen. Seht euch an, wie Jesus sein Leben lebte. Er war sich nie einer Sünde bewusst. Natürlich kann man sagen, dass er nie sündigte, das ist richtig. Aber seht euch an, wie er lebte. Da lag eine Sicherheit in allem, was er tat, eine Klarheit in all seinen Schritten. Er musste seine Worte nie zurücknehmen und sich nie entschuldigen. Da war keine Sünde, da waren keine Fehler. Er musste nie einen Schritt zurück machen. Als er vor Lazarus' Grab stand, zögerte er nicht. Er fragte sich nicht, ob Gott ihm antworten würde oder nicht. Wenn er betete, sagte er etwas wie, Vater, ich danke dir, dass du mich immer hörst. Ich spreche jetzt um der Menschen willen laut zu dir, damit sie wissen, dass du mich gesandt hast. Lazarus! Lazarus! Im Hebräischen, Kumi! Und der Tote kam so heraus, aufgerichtet. Denn zu der Zeit wickelten sie die toten Körper, die Leichen wie eine Mumie, komplett in Leinentücher ein. Wenn jemand eigentlich nur in Ohnmacht gefallen war, starb er spätestens nach 4 Tagen in diesem Zustand. Gut, machen wir weiter. Da war keine Bewegung. Aber als Jesus sagte, komm heraus, erhob sich sein Körper. Das wird auch während der Entrückung passieren, wenn Jesus uns zu sich ruft. Wir werden erhöht werden. Schließlich hat er das Gesetz der Schwerkraft eingesetzt. Deshalb kann er es auch wieder aufheben. Ein Wunder ist nichts anderes als die Umkehr von Naturgesetzen. Und Gott kann das tun, weil er die Naturgesetze selbst gemacht hat. Versteht ihr das? Aber der Kern von alledem ist die Vergebung der Sünden. Vielleicht sagt ihr, Pastor, du verstehst das nicht. Ich habe mit Furcht zu kämpfen, mit Sorgen und Stress. Liest du keine Zeitung? Hast du nicht gesehen, was sie auf den sozialen Medien posten? Das verursacht mir großen Stress. Was wird passieren? Seht ihr, Stress, die Furcht und die Sorgen haben mit der Zukunft zu tun. Was ist, wenn dieses oder jenes passiert? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn der Schmerz, den ich spüre, auf etwas viel Schlimmeres hindeutet, als ich glaube? Was ist, wenn... Reue und Schuld haben immer mit der Vergangenheit zu tun. Wenn das nur nicht passiert wäre, wenn ich das nur nicht getan hätte, wenn ich nur besser investiert hätte, wenn ich nur nicht so gehandelt hätte, wenn ich nur... Aber das ist vorbei. Hallo, es ist vorbei. Lasst es los, ihr seid jetzt hier. Und wir kennen Gott nicht als den Gott der Zukunft oder der Vergangenheit. Er sagt, ich bin, der ich bin. All jene, die sagen, dass Gott heute keine Wunder mehr täte und dass es Heilung nur in der Vergangenheit gäbe, kennen den Ich bin, der ich bin nicht. Und morgen wird es wieder heißen, ich bin, der ich bin. Und wisst ihr, was der Sohn uns allen in der Bergpredigt gesagt hat? Lebt einen Tag nach dem anderen. Macht euch keine Sorgen über morgen. Macht euch keine Sorgen über morgen. Aber Pastor Prince, weißt du nicht, dass es Menschen gibt, die nicht planen oder deren Pläne fehlschlagen? Gott hat uns nicht gesagt, dass wir nicht planen sollen, richtig? Manche von euch fahren bald in den Urlaub. Wahrscheinlich habt ihr eure Planung dafür schon abgeschlossen. Oder ihr seid gerade dabei, stimmt's? Es ist nichts falsch daran zu planen. Aber was falsch ist, sind die Ängste und die Furcht, die Geschäftigkeit und die Eile. Ich glaube, es war Carl Jung, der berühmte Psychiater, der sagte, Eile ist nicht des Teufels, Eile ist der Teufel. Wenn der Teufel Eile ist und Eile und übermäßige Geschäftigkeit vom Teufel kommen, dann ist Bedachtsamkeit von Jesus. Der Rhythmus der Gnade. Jesus bewegt sich im Rhythmus der Gnade, stimmt's? Ihr braucht jemanden, mit dem Gott in den Bereichen der Furcht und der Sorgen arbeitet und dem ihr wichtig genug seid, dass er es an euch weitergibt, richtig? Ich beherrsche das auch noch nicht perfekt. Ich musste es vom Herrn lernen und ich lerne immer noch. Einer der größten Nachteile, wenn man ein Buch mit dem Titel Lass los und lebe geschrieben hat, ist, dass eure Familie euch ständig daran erinnert. Mein Sohn sagt zu mir, lass los und lebe, Mann. Meine Frau sagt mir, es ist Zeit, dass du dein Buch nochmals liest. Aber ich bin nicht Superman. Kein Pastor ist das. Wir müssen lernen. Und manchmal verlieren wir auch den Durchblick. Deshalb lehre ich euch das alles. Ich frage euch nicht, ob ihr mich darüber habt lehren hören und es wisst, sondern ob ihr es heute immer noch glaubt. Vielleicht habt ihr hierzu andere Stimmen gehört. Und das ist entscheidend. Denn wenn ihr mir sagt, Pastor, ich kenne Gott nicht wirklich, weiß ich sofort, dass ihr nicht an die Vergebung eurer Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft glaubt. Wenn ihr mir sagt, Pastor, ich sehe, dass Gott zu Menschen spricht und sie vom Herrn geführt sind, aber zu mir spricht Gott nie, ich spüre keine Eingebung. Nun, das liegt nicht daran, dass ihr die Fähigkeit nicht habt. Das ist so, weil ihr nicht glaubt, dass euch eure Sünden vergeben sind. Hier fängt euer Problem an. Das ist die Wurzel des Problems. Vielleicht sagt ihr, ich sehe nicht, dass Gott in meinem Leben Wunder tut. Aber Gott hat gesagt, ich will euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ihr seht keine Wunder, weil ihr nicht glaubt, dass eure Sünden vergeben sind. Das führt uns zurück zum neuen Bund. Wir verstehen den neuen Bund, nicht nur den alten Bund. Die Menschen verstehen auch die 10 Gebote sehr gut. Es gibt auch einen Film über die 10 Gebote, aber keinen über den neuen Bund. Deshalb wird die New Creation Church vielleicht die erste sein, die einen Film über den neuen Bund hat. Amen. Wir haben schon Schauspieler, stimmt's? Lasst uns zum neuen Bund zurückkehren. Wir sehen uns dazu eine Schriftrolle an. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Gott spricht von einem neuen Bund. Auch im Hebräerbrief Kapitel 8 lesen wir von dem neuen Bund, der zuerst in Jeremia 31 von dem Propheten Jeremia erwähnt wurde. Und dann auch im Hebräerbrief Kapitel 8. Wir haben das also sowohl auf Hebräisch als auch auf Griechisch. Im Hebräerbrief lesen wir, dass der erste Bund veraltet ist. Immer wenn Gott sagt, dass etwas neu ist, bedeutet das, dass das vorherige alt geworden ist. Wenn euer Mann eine Frau mit nach Hause bringt und euch sagt, das ist meine neue Frau, seid ihr die Alte. Das ist ein schlechtes Bild, aber es trifft den Punkt, es weckt die Menschen auf. Wenn ihr sagt, dass etwas neu ist, ist das vorherige alt geworden. In der Bibel lesen wir, dass Gott sagt, dass jetzt der neue Bund gilt und der alte Bund veraltet ist und verschwinden wird. Mit diesen Worten wird das Inkrafttreten des neuen Bundes im Hebräerbrief beschrieben. Die Bibel trifft noch eine weitere Aussage über den neuen Bund. Da heißt es, ich werde einen neuen Bund schließen mit dem Haus Israel und dem Haus Juda. Nicht wie, sagt alle, nicht wie. Ihr dort oben und alle, die online zusehen, sagt nicht wie. Der neue Bund ist nicht wie der alte, aber wir verhalten uns, als sei er ein Nachtrag zum alten Bund des Gesetzes, eine Ergänzung. Wir handeln, als sollten sie nebeneinander bestehen. Nein, Gott sagt, der neue Bund ist nicht wie der Bund, den ich mit Mose im Film mit Charlton Heston geschlossen habe, als ich sie aus Ägypten auf den Berg Sinai führte, wo das Feuer kam. Und Gottes Stimme zu hören war, die sagte, du sollst nicht töten. Erinnert ihr euch? Ich würde auch gern schauspielern. Es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Amen. Ihr könnt übrigens nicht nur eines der Gebote halten und dann sagen, dass ihr den Rest gehalten habt, so gut es euch möglich war. Nein, ihr müsst alle Gebote halten. Im Jakobusbrief heißt es, wer gegen ein einziges Gebot sündigt, ist am ganzen Gesetz schuldig. Und es heißt, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Das ist ein Teil der 10 Gebote. Aber wir sagen immer noch, dass wir die 10 Gebote nicht brechen dürfen. Unser Fleisch sagt das und wir fürchten uns. Wenn du die Menschen lehrst, dass alle ihre Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben sind, sagst du doch im Wesentlichen, dass wir weiterhin sündigen können. Aber der Punkt ist, wer will das sagen? Und wer will das überhaupt tun, wenn er weiß, dass Gott ihm alle seine Sünden vergeben hat? Ihr verliebt euch in Jesus. Ihr liebt den einen, der euch vergeben hat. Und wenn ihr ihn liebt, liebt ihr die Sünde nicht mehr. Wenn ihr auf eine Reise geht und eure Frau zu euch sagt, hör zu, ich werde dich immer lieben. Ich werde dich lieben, wenn ich dich vermisse. Und ich werde dich lieben, wenn du zurückkommst. Ich werde dich immer lieben. Wenn ihr euch dann umdreht und sagt, yippie, ich kann Ehebruch begehen, seid ihr krank. Und ganz ehrlich, das ist die Ausnahme. Es ist die Ausnahme, dass man auch nur auf den Gedanken kommt. Aber die Tatsache bleibt bestehen, eure Sünden sind alle vergeben. Hey, es ist besser, wenn eure vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergeben sind. Denn wisst ihr was? Die Menschen sagen, Pastor Prinz lehrt, dass unsere Sünden in der Zukunft vergeben sind. Das ist eine Irrlehre. Aber hey, wenn du geboren wurdest, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, lagen alle deine Sünden noch in der Zukunft. Denkt mal darüber nach, wenn ihr nicht 2000 Jahre alt seid. Als Jesus am Kreuz starb, war das Kreuz wie Gott selbst außerhalb der Zeit. Gott nahm all die Sünden der Menschen im Alten Testament weg, angefangen bei Adam und seinem sündhaften Leben. Gott nahm die Sünden der Menschen weg, die, als ein Bild von Jesus, ein Lamm opferten, das ihre Sünden jedoch nur bedeckte, wie bei eurer Visakarte, bis der Zahltag kam. Und als Jesus kam, legte Gott all ihre Sünden auf Jesus Christus. Und dann sah Gott in die Zukunft, denn Gott ist außerhalb der Zeit. Das können wir nicht verstehen, weil wir an die Zeit gebunden sind. Wir sind auf Zeit und Raum fokussiert. Aber Gott ist es nicht. Gott ist Herr über Zeit und Raum. Er geht darüber hinaus. Er hat die Zeit erschaffen, aber er ist außerhalb der Zeit. Gott sah in die Zukunft von Menschen, die noch nicht geboren waren. Als Jesus am Kreuz hing, wart ihr noch nicht einmal eine Idee. Ihr solltet Gott lieber dafür danken, dass euch alle eure zukünftigen Sünden vergeben sind. Gott streckte sich also nach allen aus, die geboren wurden, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Das sind wir alle bis in unsere heutige Zeit, 2000 Jahre, richtig? Gott sagt also nicht, dass euch alle eure Sünden von eurem 17. Lebensjahr, in dem ihr Jesus angenommen habt, bis heute, wo ihr 45 seid, vergeben wurden und euch von jetzt an alle Sünden vergeben werden. Es gibt keine solche Abgrenzung, weil Gott euch ein für alle Mal vergeben hat. Gott hat die gesamten Sünden eures ganzen Lebens auf Jesus Christus gelegt. Und jeder einzelne von ihnen wurde verurteilt und bezahlt. Das bedeutet, dass euch viel vergeben wurde. Bringt das Heiligkeit hervor? Ja. Amen. Jene, denen viel vergeben wurde, werden ihn sehr lieben. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Es war nicht Carl Jung. Niemand, der heute berühmt ist, und auch keine Berühmtheit aus euren Geschichtsbüchern. Es war Jesus selbst. Jesus glaubt diesen Predigern nicht, die gegen die Gnade predigen. Sie tragen nur dazu bei, dass die Menschen am Gesetz festhalten. Gott braucht euren fleischlichen Arm nicht. Gott will die Wahrheit lehren. Unser Fleisch will am Gesetz festhalten. Wenn man so predigt und die Menschen sagen, ich kann sündigen, sind sie so krank wie der Mann, der seiner Frau auf ihr »Ich liebe dich« antwortet, »Ich kann die Ehe brechen«. Aber wenn seine Frau ihm Grenzen setzt und ihm Vorschriften macht, hör zu, glaube nicht, dass ich dich nicht beobachte. Ich habe meine Quellen, okay? Ich beobachte dich. Jede Bewegung, die du machst, jeden Atemzug, den du tust, nur damit du Bescheid weißt, ich beobachte dich. Wie wird sich der Ehemann fühlen? Es wird nicht so sein, dass er die Ehe brechen will, aber welche Verhaltensweise seiner Frau wird ihn eher veranlassen, treu zu sein? Ihr braucht mir nicht zu antworten. Okay. Denkt mal darüber nach. Alle eure Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind vergeben. Der schlechte Gedanke, den ihr hattet, als ihr hergekommen seid, er ist vergeben. Preist Gott. Ja, jetzt könnt ihr mich lieben. Denn wenn ihr wisst, dass euch vergeben wurde, liebt ihr. Das ist nur eine Reaktion. Okay, der neue Bund. Seht euch das an. Gott gibt drei Anweisungen, bevor er euch die letzte Ursache nennt, die die Wirkung hervorbringt. Die drei Anweisungen lauten: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Habe ich recht? Das sagt er nach den Worten, nicht wie der Bund des Gesetzes, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war. Beachtet, dass sie von Gottes Reaktion abhängig sind. Im alten Bund des Gesetzes, weil sie meinen Bund nicht fortgesetzt haben, habe ich mich nicht um sie gekümmert. Sie wurden von Gottes Reaktion bestimmt. Okay. Nun seht euch das an. Der neue Bund ist nicht wie der alte Bund. Gott sagt, ich will, sagt, ich will. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Wer wird also schreiben? Wer wird hineinlegen? Gott. Habe ich recht? Und wo wird er es hineinlegen? In euer Innerstes. In euer Herz und euren Geist. Euer Herz ist euer Kern. Euer Herz und euer Denken. Ihr wisst, was Gott will. Ihr wisst, wie Gott euch führt. Und wenn ihr feststellt, dass das bei euch nicht funktioniert, obwohl er es jeden Tag tut, macht euch keine Sorgen. Bleibt ganz ruhig. Das hat einen Grund. Weiter, nachdem er gesagt hat, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, sagt Gott, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Beachtet, dass Gott nicht sagte, sie werden mein Volk sein. Das bedeutet, sie müssen sich benehmen und handeln wie mein Volk, dann werde ich ihr Gott sein. Nicht wie im alten Bund, sondern ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wenn sie krank sind, will ich ihr Gott sein. Das bedeutet, ich will der heilende Gott sein und sie sollen ein geheiltes Volk sein. Ein gesundes Volk, ein starkes Volk. Junge Menschen, kräftige Menschen. Amen. Vigorous people. Seht ihr das? Dieser Ausdruck wird im Alten Testament oft verwendet. Und im Kontext geschieht immer ein Wunder. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sagt, ich will dies und das und jenes für sie tun. Nicht sie tun es. Wenn sie arm sind und Mangel leiden und ihnen ihr Erbe weggenommen wurde, will ich ihr Gott sein. Ich will ihr Goel, ihr Erlöser sein. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich werde für sie sorgen und sie sollen wirklich bereichert werden. Ich will ihr Gott sein und sie sollen ein friedliches Volk sein. Das bedeutet, ich bin der Jehova Shalom, ich bin der Gott des Friedens. Seht ihr das? Das war die zweite Aussage, richtig? In der ersten sagt er also, dass er seine Führung, seine Lehre, seine Anweisungen, seine Gesetze in euer Herz und euren Geist hineinlegen wird. Nummer zwei, er will euer Gott sein. Übernatürlich. Nummer drei, es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Als ich noch jünger war, gab es Seminare und Lehren über die Erkenntnis Gottes. Und ich wollte Gott kennen. Aber als ich dort war, merkte ich, dass die Person, die dort lehrte, Gott nicht wirklich kannte. Seine Erkenntnis Gottes stammte aus Büchern und den Aussagen anderer Menschen über Gott. Hier lesen wir, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. Der erste Teil sagt uns, dass ihr andere Menschen nicht lehren müsst, den Herrn zu kennen. Das griechische Wort, das hier im Neuen Testament steht, ist ginosko. Sagt ginosko. Ginosko bedeutet, dass man sich Mühe gibt, jemanden kennenzulernen, indem man sich Zeit nimmt, mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen, um ihn durch Mühe und Erfahrung kennenzulernen. In der Septuaginta im Alten Testament, wo es heißt, dass Adam seine Frau auf höchst intime Weise kannte, steht im Griechischen, Adam ginosko seine Frau. Viele deuten das als ein sehr intimes Wissen im Inneren. Aber das stimmt nicht. Ihr könnt das bei sämtlichen griechischen Gelehrten nachlesen. Ginosko bezeichnet immer das Äußere. Hier geht es um Mühe, um Erfahrung. Sogar um das Lernen aus Büchern. Den ehelichen Akt kann jeder vollziehen. Das bedeutet nicht, dass man innig vertraut miteinander sein muss. Aber in der Ehe will Gott, dass das ein Spiegelbild der Intimität ist, okay? Okay? Aber wie lautet nun das griechische Wort für intimes Kennen? So, es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren. Keiner soll sagen, erkenne Gott durch Erfahrung, indem du Bücher liest. Nicht durch eigene Erfahrung. Nein, nein, nein. Keiner wird seinen Nächsten so lehren. Wisst ihr warum? Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Alle werden Oida, das ist das griechische Wort. Manche sprechen es Uides aus. Aber Oida ist ein anderes Wort für Erkenntnis. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für Wissen oder Erkenntnis. Oida ist das Wissen im Inneren. Die Bibel sagt, vom Kleinsten, vielleicht denkt ihr, ich bin der Geringste in der Kirche, aber Gott sagt, ich fange mit dir an. Du wirst der Erste sein, der mich kennt. Vom Kleinsten bis zum Größten. Zeigt das nicht, dass Gott bei den Verlorenen, den Letzten und den Geringsten anfängt? Alle werden mich intuitiv erkennen. Alle werden mich in ihrem Inneren intuitiv erkennen. Seht ihr, wenn ihr in diese Kirche kommt und mich über die Gnade predigen hört, ist das nicht das erste Mal, dass ihr von der Gnade hört. Nein, ihr habt schon in eurem Inneren davon gehört. Ich habe euch nur Worte für etwas gegeben, das ihr in eurem Geist bereits wusstet. Und dann sagt ihr, das findet einen Widerhall in mir. Ich wusste, dass Gott so ist. Aber hier ist jemand, der ausspricht, was ich nicht in Worte fassen kann. Aber ich weiß, dass das der Gott ist, den ich in meinem Inneren sehe. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt. Was für eine Aussage aus dem ersten Johannesbrief. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt. Mit anderen Worten, ich spreche etwas aus, das bei etwas in eurem Geist Widerhall findet. Der Geist in eurem Inneren ist schneller als euer Verstand. Meine Damen, Gott hat viele von euch sehr intuitiv gemacht. Ich glaube, ihr seid intuitiver als die meisten Männer. Deshalb hat Gott Eva erschaffen. Gott sagte, Adam ist vom Baum des Lebens. Er verbot ihm, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Aber vom Baum des Lebens durfte er essen. Aber aus irgendeinem Grund aß er nie von diesem Baum. Deshalb erschuf Gott eine Frau, die ihm den richtigen Weg weisen sollte. Aber sie hörte auf die Schlange statt auf Gott und führte ihn zu dem falschen Baum. Aber er ist derjenige, der die Schuld trägt, denn er hatte gehört, was Gott gesagt hatte, und es ihr nicht mitgeteilt. Die Frauen wurden also erschaffen, weil sie intuitiver sind. Eine Frau kann eine Person, die sie nur kurze Zeit sieht, gut einschätzen. Der Mann sagte, ich habe diesen Mann kürzlich auf einer Versammlung gesehen, er hat große geschäftliche Pläne. Aber seine Frau sagt, Liebling, ich habe bei dieser Person einfach kein gutes Gefühl. Was meinst du damit? Was stimmt mit dir nicht, Frau? Ihr habt eine sehr wichtige Regel vergessen. Ihr wart in der New Creation Church und habt die Predigt vergessen, die am Sonntag vor ein paar Wochen hier gehalten wurde. Wenn ihr Unrecht habt und eure Frau Recht hat, habt ihr Unrecht und eure Frau Recht. Okay? Amen. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Sie hat keinen Beweis dafür. Auch Kinder haben eine lebhafte Intuition. Wenn sie jemanden nicht mögen, dann mögen sie ihn nicht. Hört auf, ihnen zu sagen, sei nett zu Onkel so und so, lächle ihn an. Nein, ihr wollt nicht, dass sie jeden Onkel anlächeln. Nicht jeder Onkel, der ihnen begegnet, ist ein Onkel-Onkel, okay? Es ist gut, dass sie dieses Urteilsvermögen haben, dass sie Lunte riechen. Vielleicht lernt ihr jemanden kennen, der einen umwerfenden Charme versprüht. Meine Damen, Musik spielt im Hintergrund. Lichtstrahlen blitzen überall auf. Sein Name ist Park. Und ihr seid überwältigt von ihm. Nachdem ihr euch in ihn verliebt habt, ist es leicht für ihn, alles von euch zu bekommen. Er kann auch Geld von euch leihen. Alles. Aber wenn ihr ehrlich seid, spürt ihr tief in eurem Herzen, dass etwas nicht stimmt. Etwas, das euch ein rotes Licht gibt. Ihr kennt das. Wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr ein Kind des neuen Bundes seid, habt ihr das in eurem Inneren, richtig? Amen. Männer, was würden wir oft dafür geben, dass wir einfach auf den Rat unserer Frau gehört hätten? Wir bezahlen $200, um das Seminar einer berühmten Person zu besuchen und hören dort denselben Rat, den wir zu Hause umsonst bekommen hätten. Aber weil wir $200 dafür bezahlen, ist er wertvoller. Und die Frau sagt, was er gesagt hat, ist nichts Neues, das habe ich dir auch schon gesagt. Nein, pst, Frau. Das ist Herr so und so, Professor so und so und Doktor so und so, was auch immer. Und Gott hat die ganze Zeit versucht, euch Geld zu sparen. Ich weiß nicht, wie oft sich das schon bewahrheitet hat. Denkt ihr, es ist wahr? Aber es gefällt uns nicht, dass es wahr ist. Wenn sie uns etwas sagen, das wahr ist, richtig? Es gefällt uns nicht, weil es wahr ist. Ich weiß. Wir haben uns verfahren. Wir fahren durch ein fremdes Land und haben uns verirrt. Und das Letzte, was wir tun wollen, ist, jemanden nach dem Weg zu fragen. Ich weiß. Eine der Sendungen, die meine Familie und ich uns gern ansehen, ist Amazing Grace. Ich glaube, sie haben den Namen von dem Lied übernommen. Wie auch immer, dort sieht man dasselbe. Sie haben sich verfahren. Sie könnten schon viel weiter sein, aber sie wollen nicht nach dem Weg fragen. Seht ihr, wie sehr Gott euch liebt, dass er euch eure Frau gegeben hat? Pastor, predige weiter. Okay, das ist es. Alle werden mich kennen. Warum? Warum kann Gott euch von innen, aus dem innersten Teil von euch, eurem inneren Heiligtum ausführen? Warum kann Gott euch von innen nach außen führen, wo der Teufel keine Falle für euch aufstellen kann, wo er euch nicht mit seiner Stimme, mit Visionen, Gefühlen oder Zeichen am Himmel in die Irre führen kann? Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor vielen Jahren den sehr, sehr traurigen Brief einer Frau las. Sie verliebte sich in einen Mann. Dieser hatte sie umworben. Und sie verliebte sich in ihn. Der Mann gab sein Bestes, um sie für sich zu gewinnen. Schließlich bat sie Gott um ein Zeichen. Tut das nie. Eines Nachts ging sie spazieren und bat Gott erneut um ein Zeichen. Da sah sie eine Sternschnuppe und beschloss daraufhin, den Mann zu heiraten. Ihre Ehe war dann auch wie eine Sternschnuppe. Bitte versteht, Gott wird euch von innen in einen neuen Bund hineinführen. Aber Pastor, Gott hat das für Gideon mit dem Wollvlies getan. Gideon war nicht im neuen Bund. Gott war außerhalb. Heute ist Gott in euch. Hört zu, der Teufel kann Visionen heraufbeschwören. Wenn euch ein Engel erscheint und dieser Engel Dinge sagt, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, ist das kein Engel. Dann solltet ihr sagen, du übler Geist von Pontianak, weiche von mir in Jesu Namen. Heutzutage ist es wahrscheinlich ein Zombie. Lasst euch nicht auf Zombies ein, in die ihr euch verlieben könntet. Nein, alles außerhalb von euch ist dem Teufel unterworfen. Er kann viel Durcheinander anrichten und auch Umstände herbeiführen. Deshalb solltet ihr immer erst nach innen sehen. Ihr wisst, was richtig ist. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Deshalb lehre ich es euch heute. Wenn das Gefühl in eurem Inneren nicht stark ist, deutet das darauf hin, dass ihr Gott nicht auf eine vertraute Weise kennt. Gott sagt, das ist der Grund. Diese drei Aussagen werden sich alle ereignen, auch jene, die ein Wunder beinhalten. Denn, das bedeutet hier, weil. Ich will dies tun, ich will das tun, ich will jenes tun. Beachtet, dass es hier heißt, ich will, hier spricht Gott. Im alten Bund des Gesetzes heißt es, ihr sollt. Gott befiehlt dem Menschen. Wenn der Mensch Teil davon ist, ist er der Hauptakteur in dem Bund. Tu dies nicht, tu das nicht, tu jenes nicht. Dann will ich dich segnen, dann will ich, ihr werdet. Aber der neue Bund ist nicht wie der alte Bund. Hier ist Gott selbst der aktive Teil. Er sagte, ich will das tun, ich will mein Gesetz geben, ich will ihr Gott sein. Und worin besteht euer Teil? Ihr werdet es schwer haben, hier eure Rolle zu finden. Euer Teil besteht darin, all seine Ich-will-Aussagen zu glauben. Vielleicht merkt ihr also, dass die Führung nicht stark ist. Es spielt keine Rolle, wie oft ihr die Predigt von Pastor Prince hört. Oder wie oft ihr darüber nachgedacht habt, wenn überhaupt. Gott sagt, euer Problem ist, dass ihr den letzten Satz nicht glaubt. Denn ich werde. Ich will dies und das und jenes tun. Alle werden mich kennen. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und in dem nicht mehr steckt eine doppelte Verneinung. Sie wird im Neuen Testament nicht immer verwendet. Das ist ome im Griechischen. Das U selbst ist schon kraftvoll genug. Me ist auch eine sehr kraftvolle Verneinung. Zusammen sind sie sehr stark. Es bedeutet, es wird niemals so sein. Gott sagt, ich werde niemals mehr an eure Sünden denken. Halleluja. Und es ist nicht nur so, dass er nicht mehr daran denkt. Wisst ihr, was er im Neuen Bund sagt? Hört jetzt genau zu. An der Stelle im Hebräischen, an der Jeremias Prophetie zum ersten Mal auftaucht, steht das Wort Zakar. Wenn du zum Beispiel Zacharias heißt, Jah von Jahwe ist der Name Gottes. Jahwe erinnert, das ist die Bedeutung deines Namens. Zachary leitet sich von Zacharias ab. Zakar bedeutet aber nicht nur sich erinnern, sondern auch aufmerksam auf etwas achten. Gott sagt, ich werde nicht länger auf eure Sünden achten. Könnt ihr euch einen Freund vorstellen, der nie auf eure Sünden achtet? Ich kann euch sagen, nicht einmal der beste Ehemann oder die beste Ehefrau hier kommt dem auch nur nahe. Könnt ihr euch vorstellen, auf jemanden zu warten, der nie auf eure Unzulänglichkeiten achtet, wenn ihr ihn enttäuscht habt oder sündigt? Gott sagt, ich will eurer Sünde nicht mehr gedenken. Das bedeutet, ich werde nicht mehr auf eure Sünden achten. Mit anderen Worten, ich begegne euch nicht mehr auf der Grundlage eurer Sünden, sondern auf der Grundlage dessen, was mein Sohn für euch am Kreuz getan hat. Und der heilige und gerechte Gott, der seinen Sohn bestrafte, weil er unsere Sünden trug, kann euch heute für dieselben Sünden nicht ein zweites Mal bestrafen. Denn damit würde seine Gerechtigkeit scheitern. Das wäre ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Dieser Rechtsweg wird als doppelte Strafverfolgung bezeichnet. Das ist der Grund, warum wir diese Verheißung haben. Nicht, weil Gott weich geworden wäre. Oh, Pastor, du meinst, dass Gott heute nicht mehr auf unsere Sünden achtet, weil er sich nicht mehr dafür interessiert? Nein, er ist gerecht, entsprechend dem, was sein Sohn getan hat. Wenn er eurer Sünden gedenkt, sagt er damit, dass sein Sohn sie nicht getragen hat. Gott kann nicht eure Sünde an zwei Orten gleichzeitig sehen. Wenn er eure Sünde auf Jesus sieht, kann Gott sie nicht auf euch sehen. Das Problem ist, dass ihr eure Sünde auf euch seht. Der Teufel sagt euch, dass eure Sünden auf euch lasten. Ihr werft den letzten Würfel. Die Entscheidung liegt bei euch. Und Gott hat mir aufgetragen, euch das Folgende zu sagen. Das alles passiert, weil ich ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken werde. Wenn ihr euch dessen an jedem Tag eures Lebens bewusst seid, müsst ihr euch um den Rest nicht bemühen. Ihr werdet Gott kennen. Niemand wird ihn so gut kennen wie ein Sünder, dem alle Sünden vergeben wurden. Wie der Mann, dessen Augen von Jesus geöffnet wurden. Erinnert ihr euch? Er ging zum Teich Siloa, wusch seine Augen und erkannte, dass er nicht nur geheilt war, sondern dass ihm auch alle seine Sünden vergeben waren. Jesus ist der Messias. Die Pharisäer, die die Bibel so gut kannten, sahen ihn und sagten, sag uns, wer deine Augen geöffnet hat. Er sagte, Jesus. Und sie sagten, ah, er ist ein Sünder. Er erwiderte, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Da sagten sie, du willst uns lehren? Und warfen ihn aus der Synagoge. Vor der Synagoge wartete Jesus auf ihn. Manchmal müssen wir uns von diesen religiösen Menschen abwenden, um zum wahren Evangelium zu gelangen. Jesus war draußen, nicht in der Synagoge. Und er sagte, diesen Teil füge ich jetzt hinzu, Jesus sagte, was glaubst du, wen sie in ihrem Inneren anbeten? Der Mann sagte, ich weiß es nicht. Aber zwischen uns beiden herrscht das wahre Heiligtum. Würdest du gerne den Messias sehen? Fragte er ihn. Gut, das steht jetzt wieder in der Bibel. Er sagte, ja, ich bin es. All jene in der Synagoge, mit ihrer hohen Bildung, mit all der rabbinischen Literatur, die sie gelesen hatten, sie kannten jeden in Jerusalem. Aber dieser Mann wusste mehr über Jesus. Keiner von ihnen wusste, dass er der Messias war, obwohl sie auf ihn gewartet hatten. Dieser blinde Mann wusste es. Weil wir nicht glauben, dass unsere Sünden vergeben sind, lieben wir ihn nicht sehr. Manche sagen, wenn du den Menschen sagst, dass ihre Sünden vergeben sind, wollen sie alle sündigen. Wenn ihr es ihnen nicht sagt, werden sie trotzdem sündigen. Manche von ihnen sind noch in Sünde. Aber befeuert sie nicht noch darin, ich will euch sagen. Vergesst nicht, dass auch in den Worten, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, Heiligkeit liegt. Es kommt von innen, nicht von außen. Es geht nicht um eine Verhaltensänderung. Gott will nicht, dass ihr euer Verhalten ändert. Er sucht nach einer inneren Veränderung, einer Veränderung eures Herzens. Stimmt's? Was ist es nun, das uns aus unserem Inneren wahre Heiligkeit verleiht? Dein Problem ist nicht die Pornografie, dein Problem ist Einsamkeit. Auch wenn du verheiratet bist, du trägst immer noch den Geist der Einsamkeit aus deiner Teenagerzeit. Dein Vater hat dich nie gut behandelt, dein Vater war ein schlechtes Vorbild. Ich spreche hier nicht für alle, ich spreche gerade prophetisch. Gott kennt euer Problem und er schreibt sein Gesetz auf das Herz der einen Person anders als auf das Herz einer anderen Person. Gerade sieht eine Person zu, für die gilt, er wird dich anders führen als andere, die dasselbe Problem der Abhängigkeit von Pornografie haben. Dein Problem ist nicht der Bluthochdruck, mit dem du dich herumschlägst. Dein Problem ist das, was dir Stress verursacht. Du sagst, nein, das stresst mich nicht. Doch, das tut es. Wie wirst du das erkennen? Er wird dich aus deinem Inneren führen. Das tut er auch mit mir und allem, was ich sage. Auch heute, okay? Warum predige ich das? Er hat es auf mein Herz geschrieben. Ich habe meinen Pastoren gesagt, dass ich vieles zu predigen habe. Ich habe etwas aus dem Buch Richter, Kapitel 4, bekommen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber predigen will, sagt Gott, nein, predige über dieses Thema, auch wenn ich darüber schon gepredigt habe. Woher bekomme ich das? Aus meinem Herzen. Wenn Gott etwas darauf schreibt, wissen wir das. Amen. Ihr wollt Wunder sehen? Dann müsst ihr glauben, dass eure Sünden vergeben sind. Wenn ihr im Gebet zu Gott kommt, meldet sich ständig euer Fleisch, das euch anklagt und verurteilt. Oder die Stimme des Verklägers der Brüder, der Teufel selbst. Sobald es um Gott geht, werdet ihr plötzlich überflutet von Gedanken wie, oh ja, heute Morgen habe ich, war das eine Sünde? Vielleicht habe ich den Mann oder die Frau zu lange angesehen. War das eine Sünde? Habe ich die Linie überschritten? Ich bin nicht auf diesen Zug aufgesprungen wie Pastor Lawrence. Bin ich wirklich zornig geworden? Manchmal könnt ihr es nicht einmal benennen. Aber wenn ihr den richtigen Glauben habt, spielt es keine Rolle, ob es Sünde ist oder nicht. Eure Sünden sind vergeben. Könnt ihr mutig vor Gott treten? Das könnt ihr. Aber der Punkt ist, viele Menschen werden versuchen, euch zu stoppen. Nein, du kannst nicht glauben, dass deine Sünden vergeben sind. Von dem Tag an, an dem du wiedergeboren wurdest und Jesus angenommen hast, sind dir alle deine Sünden aus der Vergangenheit vergeben. Von jetzt an wird dir stückchenweise vergeben. Das brachte mich fast um, als ich 16 oder 17 Jahre alt war. Ich war voller Eifer für den Herrn. Ich wurde mit 17 Jahren im Heiligen Geist getauft. An dem Tag, an dem ich getauft wurde, habe ich ein schönes Lied geschrieben. Vielleicht singe ich es euch eines Tages mal vor, ein ganzes Lied. Und ich las christliche Bücher. Ich verschlang sie geradezu. Und dann las ich ein Buch, in dem es hieß, dass uns nicht vergeben wird, bis wir jede Sünde bekannt haben, weil uns jede einzelne Sünde von der Gemeinschaft mit Gott fernhält. Also tat ich mein Bestes und bekannte so viel ich konnte, bis ich in den Wehrdienst eintrat. Ich erinnere mich noch an meine Ausbildung. Wir mussten rennen, rennen, rennen, und der Ausbilder schrie herum und alles Mögliche. Ihr kennt das, stimmt's? Ich wurde wütend auf ihn. Aber dann hielt ich inne und dachte, wie kann ich ihn hassen? Ich bin ein Kind Gottes. Hass bewirkt, dass ich von Gott abgeschnitten bin. Und ich stellte mir vor, wie ich von Gott abgeschnitten war. Wir brauchen Gottes Eingreifen, seine Gunst, seinen Schutz. Und ich brauchte Gottes Hilfe, dass ich nicht unter Arrest gestellt wurde. Ich brauchte Gott. Hatte ich die Grenze überschritten, indem ich wütend wurde? Ich hasste ihn, ja, ich hasste ihn. Ich wollte ihn nicht hassen, aber ich hasste ihn. Da betete ich. Hey, Rekrut, was tust du? Oder ich spielte Fußball mit meinen Freunden. Ich war der Torhüter. Und plötzlich schrie ich jemandem etwas zu, von dem ich hinterher dachte, dass es wirklich übel war. Oder war es nur grenzwertig? Ich weiß es nicht. Ich musste meine Sünde bekennen. Ich bekannte meine Sünde und dann hörte ich ein Geräusch. Was tust du? Der Ball ging ins Tor. Ich bekannte meine Sünde. Ich kann euch ganz ehrlich vor Gott sagen, ich konnte mit euch reden und dann ganz plötzlich eine Sünde bekennen. Ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich glauben, dass uns eine Sünde nicht vergeben wird, wenn wir sie nicht bekennen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie das nicht tun. Wenn ihr das wirklich glaubt, wisst ihr auch, dass auch Furcht und Unglauben Sünde sind. Was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Ich tat das den ganzen Tag. Ihr lacht jetzt. Damals war das nicht lustig. Ich weiß noch, wie ich für Rettung gebetet habe und jemand mich fragte, weißt du, was dein Problem ist? Du hast Dämonen. Da sind Dämonen in dir. Ich sagte, und wie wird man diese Dämonen los? Er sagte, dort unten gibt es einen Mann, er predigt irgendwo. Sein Name ist so und so, geh zu ihm. Er betet für Menschen, die Dämonen haben. Ich hatte meine große Bibel dabei. Sie war größer als diese. Man hätte jemanden damit erschlagen können. Sie war ganz schwarz. Ich lief durch die Gegend und versuchte, den Ort zu finden, wo dieser Mann die Dämonen aus mir austreiben sollte. Aber ich fand das Haus nicht, die Hausnummer. Ich lief und lief. Ich fand die Hausnummer nicht. Plötzlich zogen dunkle Wolken über mir auf. Und ich hörte Donner grollen. Und dann öffnete sich der Himmel. Und ich stand im Regen. Himmel! Ich weiß noch, wie ich nach oben sah und sagte, selbst Gott hat mich aufgegeben. Ich suche Hilfe. Und es war, als würde er zu mir sagen, das ist es. Du hast eine unverzeihliche Sünde begangen. Übrigens glaubte ich wirklich, ich hätte die unverzeihliche Sünde begangen. Ich ging die Orchard Road hinunter. Ich hatte Traktate in der Hand und gab sie jedem, der vorbeikam, und erzählte allen, die mir zuhörten, von Jesus. Manche warfen sie einfach auf den Boden und gingen weiter. Aber ich tat mein Bestes und glaubte, ich würde ihnen helfen, in den Himmel zu kommen. Ich glaubte, ich würde sie retten, aber ich selbst würde trotzdem in die Hölle kommen, weil ich die unverzeihliche Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hatte. Aber ich wollte sie retten, dass Gott sie im Himmel sieht. Und ich wäre in der Hölle. Und Gott würde sie fragen, wie seid ihr gerettet worden? Und sie würden sagen, oh, Joseph Prince hat auf der Orchard Road Traktate verteilt. Dann würde Gott für eine Weile nach unten sehen und sich an mich erinnern, während ich in der Hölle bin. Das glaubte ich wirklich. Ich glaubte, ich hätte meine Rettung verloren. Das war aber erst später. Ich tat mein Bestes. Sie sagten, das sei der Teufel in mir. Treib ihn aus, Mann. Je mehr ich glaubte, dass mir meine Sünden nicht vergeben waren, umso deprimierter wurden meine Gedanken und umso schlechter dachte ich über Gott. Ich hatte schlimme Gedanken über Gott. Ich hatte Gedanken, die Gott lästerten. Und schließlich dachte ich, ich hätte den Heiligen Geist gelästert. Ich konnte nachts nicht schlafen. Es fühlte sich an, als würden Dämonen über meine Haut krabbeln. Ich spürte sie in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich nicht schlief. Ich war 17 Jahre alt. Ich glaubte, ich hätte meine Erlösung verloren. Ich war nicht in der Lage, mein Bekenntnis aufrechtzuerhalten. Ich fragte mich, wie es kam, dass Menschen ihre Sünden nicht mehr bekennen. Ich sah in der Kirche, in die ich ging, Menschen um mich herum, die darüber sprachen. Aber ich sah nie, dass sie sie bekannten. Das war die Gnade Gottes. Eines Tages öffnete ich die Bibel und sah den Vers, in dem David sagt: Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber im nächsten Vers heißt es: Aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich dachte, es wäre logischer, wenn mein Fleisch hören würde, bei dir ist Verurteilung, dass man dich fürchte. Doch stattdessen heißt es: Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und wir wissen, dass mit der Furcht nicht die Furcht gemeint ist, die ihr vor einer Schlange habt, sondern die Anbetung Gottes. Ich komme jetzt zum Ende. Habt ihr das bis hierher verstanden? Also sind vielleicht manche der Krankheiten, die wir in unserem Körper haben, die einfach nicht geheilt werden, ein Spiegelbild unseres Glaubens. Vielleicht weigern wir uns, in einem bestimmten Bereich unseres Lebens zu glauben. Denn der neue Bund dreht sich nicht darum, dass wir richtig handeln. Er dreht sich darum, dass wir richtig glauben. Der richtige Glaube wird immer richtiges Leben hervorbringen. Nach dem alten Bund des Gesetzes führt richtiges Handeln zu einem richtigen Leben. Aber im neuen Bund geht es um den richtigen Glauben. Der durch Glauben Gerechte soll leben. Das führt zu einem richtigen Leben. Vielleicht seht ihr also deshalb die Ergebnisse nicht, weil es einen Bereich in eurem Leben gibt, in dem euer Glaube nicht stimmt und sich das bemerkbar macht. Denn David sagte: Vergiss nicht. Was? Was sollen wir nicht vergessen? Was er dir Gutes getan hat. Lasst uns seine Wohltaten auflisten. Die ersten beiden: der dir alle deine Sünden vergibt. Die nächste: und heilt alle deine Gebrechen. Wie viele Gebrechen? Alle deine Gebrechen. Beachtet, dass hier zweimal alle steht. Wenn ihr nicht glaubt, dass alle eure Sünden vergeben sind, werden vielleicht nur ein paar Krankheiten geheilt. Wenn ihr glaubt, euch sind nur manche Sünden vergeben, werden auch nur manche Krankheiten geheilt. Die Haltung, mir wird Stück für Stück vergeben, spiegelt sich in eurer Heilung wider. Als sie den kranken Mann vom Dach in den Obersaal herunterließen, wäre es einfacher für Jesus gewesen, nichts zu tun, weil die Pharisäer um ihn herum genau beobachteten, ob er sagen würde, dass er Gott sei und die Sünden vergeben würde. Aber genau das tat Jesus als Erstes. Er sah auf den gelähmten Mann und sagte: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer sagten: Wer ist dieser Mann, der Gott lästert? Wer kann die Sünden vergeben, außer nur Gott? Es war einfacher. Sie glaubten, dass Jesus heilen konnte. Sie hatten es gesehen. Aber dieser Teil machte ihnen zu schaffen. Und Jesus fing genau damit an. Warum? Er wandte sich nicht an sie. Er wandte sich an das arme Opfer, den armen Mann auf der Trage. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dann sagte er: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Vielleicht kann die körperliche Heilung nur eintreten, wenn ihr glaubt, dass eure Sünden vergeben sind. Wir wissen nichts über die Geschichte dieses Mannes, aber vielleicht lag er schon viele Jahre auf seinem Bett und sagte sich: Ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Das ist der Grund, warum ich in diesem Zustand bin. Meine Sünden können mir nicht vergeben werden. Viele haben, selbst bei den Sünden, von denen sie glauben, dass sie ihnen vergeben werden können, nicht das Gefühl, dass es tatsächlich der Fall ist. Sie brauchen eine Stimme, die ihnen sagt: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er wusste, wovon Jesus sprach. Und als er das hörte und es glaubte, floss Heilung. Deshalb feiern wir das Abendmahl. Wir haben nicht nur das Brot, sondern auch das Blut, den Kelch. Dabei geht es nicht um den Versuch, Vergebung zu erlangen. Wenn ihr diesen Hintergedanken habt, verdreht ihr das Abendmahl des Herrn in etwas, das an Ketzerei grenzt. Nein, das Blut beim Abendmahl dient nicht dazu, eure Sünden zu vergeben. Es soll euch daran erinnern, dass euch vergeben wurde. Euch wird nicht beim Abendmahl vergeben, euch wurde bereits vorher vergeben. Jesus sagte, dieser Kelch ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ihr bekommt keine Vergebung, indem ihr das Blut trinkt. Ihr trinkt das Blut, weil euch bereits vergeben wurde und ihr dieser Tatsache Ausdruck verleiht. Ich kaufe Blumen für meine Frau, weil ich sie liebe, nicht um Liebe in mir zu erschaffen. Sie fragt, warum tust du das? Ich liebe dich nicht, ich versuche Liebe zu erschaffen. All diese Aussagen bewahrheiten sich. Ihr braucht Heilung? Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ihr braucht Kraft? Ihr braucht Frieden? Ich will ihr Gott sein. Und jetzt kommen all die Namen Gottes ins Spiel. Jehova Rapha, Jehova Shalom. Ich will ihr Gott sein. Sie haben Frieden. Ich will ihr Gott sein. Sie sind stark. Sie werden noch im hohen Alter Frucht bringen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Letzte Woche hatte ich einen Besucher aus Brasilien. Er ist in Brasilien ein bekannter Pastor und hat insgesamt 1300 Kirchen. Die meisten davon in Brasilien, aber auch viele auf der ganzen Welt. Er kam gerade von einer Gemeinde in Japan, die er neu gegründet hatte. Das ist keine Übertreibung. 1300 Kirchen, nicht Menschen. Er sagte, dass sein Dienst wuchs und wuchs, doch dann fehlte etwas. Er wusste es, er spürte es und konnte nicht in den nächsten Abschnitt seines Lebens eintreten. Und er schrie zu Gott. Da spielte Gott ihm mein Buch Zur Herrschaft bestimmt in die Hände. Er sagte, er las das Buch und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Sein Dienst wuchs bereits, er weinte nur. Und letzte Woche sagte er zu mir, Pastor Prince, erinnerst du dich an das Bild, das du zur Veranschaulichung der Parade verwendet hast? Okay, manche von euch haben mein Buch gelesen. Und alle anderen sollten es auch lesen, okay? Darin findet ihr ein Bild. Da ist ein Bild von einer Parade. Die Menschen sehen die Parade Stück für Stück, richtig? Hey, da ist Winnie Pooh! Wir sehen einen nach dem anderen, wenn sie an uns vorüberzieht. Aber Gott sieht sie aus der Vogelperspektive. Gott sieht am Ende den Anfang und das Ende von Anfang an. Gott sieht einfach alles, richtig? Ich habe euch schon gesagt, dass Gott unsere Sünden weggenommen hat, auch heute. Gott hat die Sünden eures ganzen Lebens weggenommen, weil Gott die ganze Parade sieht. Wir glauben, wenn wir sündigen, gehen wir damit zu Gott und dann vergibt er uns. Nein, Gott sieht die Sünden unseres gesamten Lebens und hat sie auf Jesus gelegt. Der Pastor sagte, das hat mein Leben verändert. Mein Dienst ist gewachsen, aber dennoch war ich mir ständig meiner Sünden bewusst. Er ist ein Diener, ein Pastor, ein erfolgreicher Pastor. Aber er sagte, dass sein Dienst in den Jahren nach dieser Erkenntnis noch viel mehr wuchs. Sein Dienst zieht viele junge Menschen an. Er hat mir ein paar Videos gezeigt. Und die jungen Leute sind wirklich erstaunlich. Sie kommen zu ihm nach vorn. Sie sind voll von Jesus und lieben ihn. Ihr denkt, dass das zu Zügellosigkeit führt? Ihr habt noch nichts gesehen. Dem alten Bund haftet der Herrlichkeit an. Im neuen Bund sitzen wir in der Herrlichkeit. Auf der ganzen Welt. Amen. Dann kam mein Sohn herein und wollte sich nur über brasilianische Fußballspieler unterhalten. Und der Pastor sagte, es gibt viele brasilianische Fußballspieler, die Jesus lieben. Die Bewegung erstreckt sich über die ganze Welt. Eine Wiederentdeckung des Evangeliums. Und er ist nicht der Einzige. Er war erst letzte Woche bei mir. Es gibt viele Pastoren auf der Welt, deren Leben völlig verändert wurde. Amen. Deshalb will ich euch sagen, wenn ihr euch in eurem tiefsten Inneren hier nicht zu Hause fühlt und sagt, das ist nicht meine Kirche, gibt es da draußen eine gute andere Kirche für euch, okay? Es gibt viele gute Kirchen in Singapur. Es gibt viele gute Kirchen. Aber diese Kirche hier ist der Himmel. Ich komme jede Woche her. Ich habe hier auch eine Frau gefunden und sie geheiratet. Ja, mein Sohn kommt auch in die Kirche. Deshalb bin ich hier, um euch zu sagen, es beginnt hier. Wie wisst ihr, ob ihr richtig seid? Ihr fühlt euch in der Kirche zu Hause. Tief in eurem Inneren fühlt sie sich an wie euer Zuhause. Stimmt's? Preist den Herrn. Gut, bitte senkt jetzt alle den Kopf und schließt die Augen. Und jetzt fragt den Herrn, Gott, was glaube ich wirklich in meinem Inneren? Bitte, Herr. Lass nicht zu, dass ich mich selbst belüge. Genieße ich deine Liebe wirklich? Bin ich mir deiner Nähe bewusst, ohne mich zu fürchten? Kann ich sehen, wie nah du mir bist, mich liebst, mich in die Arme schließt und all meine Sünden vergeben sind? Oder sehe ich dich in weiter Ferne? Und der Rest von euch, der noch nie sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, sprecht dieses Gebet mit. Christus starb für unsere Sünden am Kreuz, und als Gott unsere Sünden auf ihn legte und ihn bestrafte, rief er, es ist vollbracht. Das bedeutet, all deine Sünden, die dir vergeben werden mussten, sind jetzt aus deinem Leben ausgelöscht. Und dann starb er und sie begruben ihn. Und die Bibel sagt, dass Gott ihn am dritten Tag von den Toten auferweckte. Und die Bibel sagt, Gott ließ ihn deshalb von den Toten auferstehen, um klarzustellen, dass das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, von Gott akzeptiert wird. Das bedeutet, du wurdest gerecht gemacht. Gott wird dir niemals deine Sünden vorhalten. Wenn du versagst, wenn du stolperst, wirst du eine liebevolle Korrektur erfahren. Aber diese wird nie mit Krankheit, Unfällen, Tragödien oder Verletzungen einhergehen. Sondern Gott wird dich korrigieren, weil er dich liebt. Wir sollen uns deshalb keine Sorgen machen. Das heutige Rema-Wort für dich lautet, ich habe dich nicht gefragt, ob du diese Lehre kennst, sondern ob du sie immer noch glaubst. Glaubst du jetzt in diesem Moment, dass dir deine Sünden vergeben sind? Was herrscht in deinem Bewusstsein vor? Die Fehler, die du heute bisher gemacht hast? Oder Gottes Liebe für dich und das Wunder seiner Person? Wenn du dich darin wiedererkennst, bete jetzt mit mir. Sage, himmlischer Vater, ich danke dir für Jesus Christus, deinen Sohn. Ich danke dir, dass er am Kreuz für alle meine Sünden gestorben ist und dass du ihn von den Toten auferweckt hast, als ein Zeugnis, das für meine Sünden vollständig bezahlt wurde und dass ich durch das Blut von Jesus gerechtfertigt und gerecht gemacht wurde. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Darum bitte ich im Namen Jesu. Danke, Vater. Amen. Preist den Herrn. Bitte steht jetzt alle auf und erhebt eure Hände. Ich glaube keinen einzigen Moment, dass, wenn ich oder ein anderer Pastor einen Segen ausspricht, dieser nicht die ganze Woche über nachwirkt. Gott wird alle Machenschaften des Teufels vereiteln. Gott wird krumme Wege gerade machen. Das glaube ich wirklich. Amen. Der Herr segne euch und eure Lieben in dieser Woche. Der Herr segne euch mit dem Segen von Vater Abraham. Dem Segen aus 5. Mose 28. Wie ihr auch in den himmlischen Regionen mit jedem geistlichen Segen gesegnet seid. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, wegen Jesu Werk am Kreuz. Seine Gunst liegt auf euch. Mögen du und deine Lieben Gottes Gunst die ganze Woche hindurch auf eine ganz neue Weise erfahren. Und der Herr gewähre euch den Frieden, den er euch bereits gegeben hat, damit ihr ihn die ganze Woche wieder neu erlebt, den Frieden der Gewissheit, dass ihr gerecht vor Gott steht. Und das möge sich auch auf die Sorgen und Prüfungen des Lebens übertragen. Möge der Frieden Gottes euer Herz und euren Sinn vor Sorgen und Ängsten schützen. In Jesu Namen. Das wird eine großartige Woche für euch werden. Gott segne euch. Wir sehen uns. Gott segne euch.